Doggy und Jack waren ja schon öfter mal im Süden. In diesem Jahr ging es ein Stückchen weiter bis zu den Pyramiden. Nun ist ja das Besteigen ohne Führer streng verboten. Erlaubt sind jährlich auch nur sehr geringe Quoten. Jack hat nun aber ganz von oben knipsen wollen. So ließ er kurz entschlossen ein paar Dollar rollen in die zufällig aufgehaltenen Hände des Pyramidenwärters Tutanchende. Und oben angekommen war der Film zu Ende. Das Dynamit von Kakerlakenhand gelenkt, Oggy hatte die drei nichtsahnend eingeschmuggelt und sich mit ihnen bis nach oben auch noch abgebuckelt, hat Jack die Pyramidenspitze unter den Füßen weggesprengt. Wie hoch man irgendwo gestiegen war, wird oft erst bei der Talfahrt offenbar. Palme, Kamel und Jeep, der Jackie wegkatapultiert, die Sphinx darüber total kopflos, selbigen verliert. Oggy fällt tiefer in den Pyramidenschacht und dort erfasst ihn, tja, wer hätte das gedacht, ein unheimlicher Wirbel und er wirbelt ihn zeitlich zurück in eine der unendlich vielen Dynastien, der vielen Ramsesse und Tutanch so und so, die sich gerade ihre Pyramiden bauen. Sie haben dabei eine Menge Zaster auf den Kopf gehauen. Naht auch schon der Sklaventreiber Muhammed Keutaitsche, ein Gastarbeiter und gefürchtet wegen seiner Nilpferdpeitsche, die er zu gerne klatschen lässt, wenn er den letzten Tropfen Schweiß aus seinen Opfern presst. Keutaitsche selbst ein Fremder, dem in der Fremde Fremdes wohl gefällt, hält, weil er keine Kakerlaken kennt, die drei für Götter aus einer anderen Welt. Während Didi und Marky faul der Ruhe pflegen, wandelt Joey, na klar, schon wieder auf verbotenen Wegen. Er will mit Hilfe einer Karte, die er Muhammed gestohlen, aus einer Grabkammer dort aufgehäufte Schätze holen. Bei bloßem Tippen dran, ohne Sinn und Verstand, öffnet sich heutzutage kaum eine prähistorische Wand. Kommt selten vor, dass man im Dunkeln eine Treppe runterfliegt und man dann, wenn es wieder hell wird, auf einer Mumie liegt. Kommt's aber vor und einer hat so ein Glück, lässt der mit Sicherheit so dann die Mumie nicht zurück. Oft ist jedoch das Glück ein Rindvieh und sucht seinesgleichen und flieht den Glücklichen. Joey sieht man darauf erbleichen. Los geht die Jagd über die serpentinenreiche Piste. Er holt sie schließlich ein, die mit Goldblech beschlagene Kiste. Ah! Mit gierigen Händen reißt Joey die Goldverkleidung auf. Das Licht dringt ein und Wüstenwind, nichts mehr das Ding zusammenhält. Joey kann zusehen, wie das kostbare Gehäuse mit einem Puff in Staub zerfällt. Mühsam, in den Gelenken knarzend, die Mumie sich erhebt. Ein Schrei, Jahrzehnte nicht geschrien, er könnte Tote wecken. Wohin sie tritt, die Wüste unter ihr erbebt. Die Kakerlaken reagieren darauf mit Angst und Schrecken. Und Oggi? Oggi denkt, mir bleibt auch nichts erspart. Hier hilft nur eins, zurück, zurück schnell in die Gegenwart. Kater ist gerettet. Nie hätte er gedacht, dass ihm der Anblick von 5 Omnibussen so viel Freude macht. Ich möchte wissen, was es da zu lachen gibt. Dem Herrn Gevatter ist ganz klar, dass es bei Oggi piept. Oh. Stinksauer sitzt er wenig später neben ihm im Jet. Was der sich hier zusammenfantasiert. Ach, läg ich doch zu Hause schon im Bett. Die Mumie mit grünem Hut im Trench fliegt unerkannt mit beiden heim, mit Zwischenstopp im schönen Samarkand. Na, so toll war der Witz ja eben nicht, dass die sich in der Sitcom schlapp darüber lachen. Der ahnungslose Kater weiß natürlich nicht, dass die im Fernsehen das mit einer Gelächterschleife machen. Er merkt nur, dass er plötzlich doch mitlachen muss. Lachen steckt an und sei es auch über noch so großen Stuss. Na, Oggi, willst du heute gar nicht mehr aufstehen? Die Sonne hängt am Himmel schon bei 9:45. Träume ich das nur oder lachen da tatsächlich Leute? Vielleicht die Männer von der Müllabfuhr. Was für ein Wochentag ist heute? Montag. Nix Müllabfuhr, mein Lieber. Was da lacht, gab's früher schon als Lachsack. Der von Joey ist batteriebetrieben. Den hat er sich aus Hollywood mal mitgebracht. Man soll nicht glauben, was privat die Schauspieler dort alles lieben. Im Haus und trotzdem immer wieder dies Gelächter. Oggi packt nackte Angst. Ach du Gerechter. Er springt zurück ins Bett. Wer will ihn da erschrecken? Er kommt nicht drauf, dass wie schon oft die 3 dahinter stecken. Ich sag dir was. Du machst es ihnen leicht, dich immer wieder abzulinken. So sieht man morgens um 22:30 auch noch die Sterne blinken. Der Kater fällt. Was runterfällt, verschluckt er. Da kann man nichts machen. Nur, dass das Folgen haben wird. Und seien die auch zum Lachen. Die Yucca-Palme wollte Oggi längst umtopfen. Jetzt soll den Leuten, die in seinem Magen fröhlich weiterlachen, nach Milch und Brot endgültig sie den Rachen stopfen. Leider klingt es nur leicht gedämpft. Da ist wohl nichts zu machen. Thank you. Wer mag das sein? Oh, Herr Gevatter und die Schwester Monika. Und dicke Luft, wie man an Schwesterchens gefletschten Zähnen sah. Wahrscheinlich ist sie hinter Jackies Liebschaft und das Kind gekommen. Na gut, ich gebe zu, ich habe mich nicht ganz korrekt benommen. Sie schmeißt mit Tellern um sich, von Einlenken keine Spur. Es kracht und klirrt. Hoch lebe die Porzellanmanufaktur. Du liebe Zeit, so ein kleiner Fehltritt wird doch wohl mal drinne sein. Nein, bei mir nicht, du bist und bleibst ein Schwein. Wir Kater sind halt so, damit musst du... Wir werden es nie erfahren. Die Tiefen waren die letzten Teller, die noch übrig waren. Sie weiß nicht, dass das Lachen aus Oggis Magen kommt. Sie glaubt, Jack macht sich auch noch lustig. Die Ohrfeige folgt prompt. Den zweiten Lacher wiederum Old Jack auf sich bezieht. Na, der Schlag hat gesessen, wie man an Oggis lila Pfeilchen sieht. Die Herren sind schon da. Ei, guten Tag. Es sind der Max und Pfiffikus vom Rollkommando Donnerschlag. Bestellt, um Oggi durchzuprügeln. So wird er lernen, seine dumme Lacherei zu zügeln. Mit Gegenwehr ist nicht zu rechnen, so sagte Jack am Telefon. Das war ein leichter Job. Trotzdem bleibt es beim abgesprochenen Lohn. Tränen umflort Ruth des Gevatters Blick auf dem für immer wohl verlorenen Glück. Da klingelt es. Scherzhaft raunt Oggi. Ja, das Monster ist zurück. Das zieht doch, Jungs. Sind's Fenster und die Tür gleichzeitig offen. Der Säulenkaktus stürzt und hat Jacks Fuß getroffen. Die Stacheln pieken, Jackie schreit. Da fällt die Tür ins Schloss und Oggi hart ins Kreuz. Und da, wie ein Geschoss, wechselt der Lachsack aus des einen in des anderen Katers Magen. Da bimmelt's doch schon wieder. Ist denn das zu sagen? Draußen steht Monika, die Süße, und sie weint. Das tut mir alles furchtbar leid. Es war nicht so gemeint. Nun kommt's natürlich so, wie's kommen muss. In Jackie lacht's, die Monika haut zu und macht wahrscheinlich Schluss. Tritra, tralala, Kasperle ist wieder da. Doch heute müssen statt der Puppen die Kakerlaken rauf und runter huppen. Das Auditorium bleibt hörbar stumm. Der Lachsack im Haus ersetzt das Publikum. Von links nach rechts, von rechts nach links. Man fragt sich wirklich, worum ging's nun heute bei der verrückten Jagd. Man kriegte sicher keine Antwort, wenn man die da fragt. Das waren doch nur zwei. Wo ist denn nur der dritte? Nein, nicht schon wieder diese schreckliche Rakete, bitte. Ohne zu knurren oder gar zu wimmern, buddelt der dicke Hund sich aus den Trümmern. Wo will er hin? Mit Beauty-Case und Werkzeugkasten. Zielstrebig, wenn auch ohne Hasten, quert er die Straße Richtung Häuschen vis-à-vis, wo er nun wohl Quartier nimmt. Dann viel Vergnügen, schon genug gebeutelter Oggi. Mit seinem Schildchen Süßesheim hat er das Haus des Katers für sich reklamiert. Der heftet sich an seine Fersen, will sehen, wohin Bobby noch marschiert. Doch weil er dem dabei zu nahe auf die Pelle rückt, vereitelt Bob, dass die Observation dem Kater glückt. Kann, wie es scheint, nichts aus der Ruhe bringen. Er lässt den Kater und die Kakerlaken Schlange stehen. Dann sieht man ihn die Körperbürste schwingen und auf den ungesunden Turbobräuner gehen. All das tut er genießerisch und unverdrossen. Die anderen dürfen zugucken und sind von allem ausgeschlossen. Einer Taktikänderung gezwungen. Zu nah am Feind. Das wird wie eben zu gefährlich. Vom Speicher überm Hund aus wird er mit Bohrungen ihn weiterhin bespitzeln. Doch das Ergebnis, es ist spärlich. Lästige Nachbarn rät Versandhaus Franz van Ihnen, bekämpft man effektiv mit Tellerminen. Manchmal muss man mit nicht ganz angemessenen Waffen, was einem seine Lebensqualität vermiest, beiseite schaffen. Nicht. Was ist denn da passiert? Wieso ist seine scharfe Pizza nicht längst schon explodiert? Der emsig Bohrende verfolgt des Hundes Weg auf die Toilette. Als es auch hier nicht knallt, guckt er durchs Rohr, was er wohl besser unterlassen hätte. Im Speicher alle Lichter aus, erst abends spät, weiß oben Oggi, dass jetzt unten der Bob zu Bette geht. Dann schleicht der Kater runter und er meint, mit etwas Glück erobert er die Lagerstatt für eine Nacht für sich zurück. Als erstes unterzieht den dicken Hund er einem Test. Er überzeugt sich vorsichtshalber, schläft er auch wirklich fest? So weit, so gut. Nur weiter scheint es nicht zu gehen. Er kriegt das Bett nicht von der Stelle, wie wir sehen. Hauptsache, er schnarcht weiter, denkt der Kater, und wird mir nicht wach. Dann kipp ich ihn durchs Flurfenster raus aufs Garagendach. Fenster erwies sich leider als zu klein. So muss es nochmal leider nun doch die steile Treppe sein. Er soll nur aufpassen, dass es ihm jetzt nicht aus den Fingern flutscht, das Bett. Und hast du nicht gesehen, kopeist da die Stufen runterrutscht. Was soll's? Was hilft das ganze Überlegen, wenn andere mit von der Partie sind und finstere Gedanken hegen? Das Das schmucke Häuschen Nummer 7. Nichts Brauchbares ist mehr geblieben. Das Becken mit dem dicken Hund, das dünne Rohr nicht halten kund. Zu all den Missgeschicken, die dem Kater heute begegnen, fängt es zu allem Überfluss nun auch noch an zu regnen. Das Sprichwort, wer zuerst kommt, malt zuerst, es stimmt beileibe nicht immer. Und schon gar nicht sucht außer dir ein dicker Hund auch eine Bleibe.